Schockstarre lässt nach. Wir finden eine bizarre und fast schon groteske Normalität in der Corona-Season. Zeit also die Trainerhose gegen ein Glitzer-Outfit zu tüscheln und jenseits vom Tellerrand in die Weite von der elektronischen Musik abzutauchen. Damit du noch das letzte bisschen Verstand behalten darfst, öffnet Ampere während einer knappen Stunde die mentale Hintertür aus der Quarantäne. Wir erfahren Neues, Vertrautes, lautstark Offensives und berierend Zurückhaltendes. In der 34. Episode von Ampere treffen Funky Grooves auf Elektronika mit niedriger Oktanzahl, immer mit dem Ampere Gütesiegel. Eine gute Dosis Lo-Fi hat noch niemandem geschadet. In dieser Folge ein paar Mal mit ein bisschen mehr Bass, mal mit intimer Stimme, immer direkt ins Herz, mit dem Blick aufs lang herbeigesehene Ende von dieser aufwühlenden Zeit. Alle Tunes findest du wie immer feinsäuberlich für dich zusammengestellt in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Mit Fire Tunes salutieren wir zum Seifi-Bosch und umarmen uns im Geiste unter Einhaltung der Abstandsregeln. Das ist Ampere mit mir und Benni, hier auf SRF Virus. Sind wir auf einem feinen Groove für DJs und Schlafzimmer-Digger gestartet. Beim Traditionslabel Ninja Tune ist der Wahlpariser Romare der Mann für smarte Hip-Hop-Beats. Mit dem Track Danger legt er das Fundament für die kommenden 50 Minuten und bringt uns langsam aber sicher mit einem guten Schuss Lockerheit in mentale Führoben. Wir steppen gerade weiter. Coming in ist der Tune Avocado Conception vom Australier Fantastic Man, wo Dreh- und Angelpunkt von der Melbourner House-Szene ist. Gemeinsam mit Sleep D, Rosa Terenzi, Francis Inferno Orchestra und weiteren hat er einen vertriebten, translastigen Sound etabliert, den es nur dort gibt. Der Track reitet in gemächlichem Tempo durch Chill-Out-Floors von den 90s ins mentale Limbo, das sich 2020 nennt. We'll be right back. anderen Ende vom Globus direkt in die Heimat, wo super exklusives Material auf uns wartet. Die Combo Azul Loose Ties kennt man ein bisschen besser unter ihrem Alter Ego Frank Spirit und ist eng mit dem Homme du Monde Label aus Zürich verbandelt. Der Track Meditative hat es Ende 2018 als ultralimitierte Scheibe gegeben. Mittlerweile ist das Ding aber auch digital erhältlich. Big Ups und wie immer supportet die Schweizer Musik nicht nur während der gesellschaftsweiten Quarantänezeit. Obskure Zürcher Release zum globalen Jetset. Der Kanadier Jacques Green ist einer der wohl zuverlässigsten Produzenten, wenn es um gefühlvolle Tanzmusik geht. Der Hit namens «Nordschleife» ist vor knapp eineinhalb Jahren auf dem schottischen «Lucky Me» rausgekommen. Echos aus dem R&B durchdringen der luftige Breakbeat, eine emotionale Klaviatur aus Gold verziert die Swagdriften zu den nostalgischen Erinnerungen von den Anfängen des 20, wo du ganz sicher nicht in voller Tragweite wertgeschätzt hast. I'm not afraid to die. Does anybody like black girls anymore? Can't my hair be natural and long? Can I marry a man's skin darker than mine? Can my kids walk the streets without fearing for their lives? Does anybody like black girls anymore? Can't my skin be black and beautiful? Pretty face and a booty that you can't ignore. Does anybody like black girls anymore? Brown skin, your melon is everything that we need to start over in. You're the phoenix you wipe out and you start again. The most neglected and disrespected, yep. The world's intimidated by your presence. You are the backbone, the other rib. Although our fathers were absent, despite the unprotection, it was no accident. Brown skin, it's nothing like your brown skin. I can tell where yours begins, and I can tell where mine's ends. Black brown skin, it's nothing like your brown skin. I can tell where yours begins, and I can tell where mine's ends. Does anybody like black girls anymore? Can't my hair be natural and long? Can I marry a man's skin darker than mine's? Can my kids walk the streets without fearing for their lives? Does anybody like black girls anymore? Can't my skin be black and beautiful? Pretty face and a booty that you can't ignore. Does anybody like black girls anymore? Listen, let it settle in. Had a white girl, now I don't need some melanin. Black is beautiful, you should go ahead and tell a friend. Nothing better than, I don't even gotta pretend. Whoa, black goddess, ass fat in my future wallet. I'm honest, never stunting like I got it. Scan the bonics, ebony queen, you know you got it. You just modest, tour your hue, I'm up in homage. Brown skin, it's nothing like your brown skin. I can tell where yours begins, and I can tell where mine's in. Brown skin, it's nothing like your brown skin. I can tell where yours begins, and I can tell where mine's ends. Does anybody like black girls anymore? Can't my hair be natural and long? Can I marry a man's skin darker than mine's? Can my kids walk the streets without fearing for their lives? Does anybody like black girls anymore? Can't my skin be black and beautiful? Pretty face and a booty that you can't ignore. Does anybody like black girls anymore? Reminds me that the moon is but the sun. And he was with me all the time. You were with me all the time. Remind me that the moon is but the sun. Remind me it is with us here tonight. Zürcherin Daniela Weinmann ist besser bekannt als ein Teil vom Schweizer Duo Odd Beholder und thematisiert in ihrer Musik die Verschlungenheit von persönlichem Raum und Digitalität. Pop trifft dabei auf Elektronika, zartbittere Vocals auf eiskalte Synthesizer. Der Track Moon ist zwar ein bisschen älterer Cut, illustriert aber erstklassig, wie komplex das emotionale Spektrum von dieser Ausnahmekombo daherkommt. Kuscheldecke und Selbsthass zugleich. Während der dystopische Overdrive im Hintergrund ausklingt, läutet ein von meinen Lieblingsartists mit dem Track Teenage Bird Song unsere persönliche Frühling. Der Engländer Fortet liefert sehnsüchtige Sounds für sehnsüchtige Zeiten. Während wir in Selbstisolation am Stubenfenster sitzen und nach Sonnenstrahlen lechzen, bringt uns der britische Maestro eine dringend benötigte Portion Licht ins Herz. Look up and get carried away. der samtige Flauschteppich wird ausgerollt und ein legendäres britisches Duo macht sich bei Amper gemütlich. Ultramarine haben in den 90s Techno um dubbige Atmosphären und jazzige Influencers angereichert. Letztes Jahr hat es gerade 2 Alben im Rahmen von ihrem veritablen Comeback gegeben. Unsere Favorite heisst Arithmetic vom Album Signals into Space. Langsam hin- und her schweifende Rhythmen treiben uns durch eine unberührte Cybernatur, befriedigend wie eine Ziege danach, nur für so. Den und alle anderen Tunes aus dieser Show findest du in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Das habe ich aber auch schon mal erwähnt, oder? Thank you. Killer Drum Funk darf bei Amperg gerne auf Überzeit laufen. Wie bereits vor einigen Sendungen hat uns der alte Mitbewohner von James Blake namens Dort wieder in die warme Behaglichkeit von einer imaginären Afterwork-Bar gelockt. Aber don't worry, anstoßen kannst du auch daheim, allein oder Arm in Arm mit deinem Quarantänepartner. Wir steppen weiter in eine doch eher exotische Combo. Zwei von den Hype-Acts der Stunde fusionieren auf dem nächsten Tune nicht nur den Cloud-Kontostand, sondern auch ihre Vorstellung von einer Vergangenheit, die sie selber nicht erlebt haben. Der New Yorker Lo-Fi-Boss Baltra spannt auf dem Track Ahead of Time mit dem koreanischen House-Star Park Hye-jin zusammen und liefert ein solides Fundament aus Breaks und Atmos für gehauchte Vocals, die Exotik auf die Stirn tätowiert bekommen haben. 지나가는 시간들 모두 지우는 듯해 날 지우는 듯해 날 비우는 듯해 난 앞서가려 해 난 앞서가려 해 어느 그럴 순 없어 여긴 어디쯤일까 나는 무엇이 될까 그대로 바라고 소망하던 내 모습 맞을까 어떻게 난 여기에 난 고양이 마주한 채 거울 속 너는 누구야 익숙해진 채 까먹고 있었지 이게 나야 괜찮아 널 이해해 나 다 지나가 다 지나가 다 지나가 다 지나가 다 지나가 다 지나가 다 지나가 다 지나가 다 지나가 다 지나가 다 지나가 dancing lights and building a rush. Quickened our pace as the rain gave chase and traced the two of us. Driver's call, fate satellite just met long enough. Knowledge for cereal, color with the invisible mirror, the inconceivable. full and green. Nourished in everything, but listen, that's it. My form is no form. I'm free from being free. I left me behind. All I see is shine. Without a trace of me. Und er, dein Stromstoß bei SRF Virus. Keiner will zwei Leute gleichzeitig reden hören, darum bin ich lieber mal aufs Maul gesessen und habe den Tunes durch Vorrang gelassen. Zwei Tracks liegen hinter uns, wobei die ihre eigene Art von Isolationsbewältigung verkörpern, während der Unreal-Mix von You Were In Love dank reduziertem Arrangement und emotionaler Vielschichtigkeit die deinen Freitag oben verträumen lässt, hat der Track Go Tell It vom US-Amerikaner Afrika per Laidback-Programm guten 420-Konsum impliziert. Fertig mit Leuten, die mir ins Wort reden. Next up ist einer von meinen absoluten Favorites, nämlich der New Yorker DJ Python, der zurzeit eine der wohl spannendsten Figuren in der Tanzmusik-Bubble ist. Reggaeton mit Weltraumfahrt in Slow Motion, gut zu hören auf dem Track Chalet, wo er für das tonangebende Indie-Label Ghostly International zaubert hat. hat uns ein Wahlsucher gezeigt, was zurückhaltend heisst. Der FD ist englischer DNB-Produzent und nennt seit einiger Zeit Limmatstadt seine Heimat. Auf dem Track «Nords» schaltet er einen Gang tiefer und lässt das Ding mal gut ausrollen. Next up ist wohl der radiotauglichste Tune seit langem, der bei Ampere gespielt wird. Der schwedische Hausdon Dada Cornel Kovac hat letztes Jahr ein neues Album gedroppt. Dort drauf ist der Track Marathon, der sich trotz dem Zuckersiesen-Pop-Appeal perfekt ins kunterbunte Universum von der Studio Bahnhof Crew eingliedert. Ein zurückhaltender Bounce, der zwischen Influencer sein und im Lift stehen so ziemlich alles unter Molen kann und noch immer leicht Ampere certified ist. Noch andere Leute aus dem DNB beim Fremdgehen verwünscht, nur um jetzt selber einen brandheißen Drum-and-Bass-Tune zu spielen. Coming In ist der Track Cheap Love for Workforce, der eine Hälfte vom Legenden-Duo Spectra Soul, zusammen mit dem DRS auf der Vocalspur. Das Ding ist erst vor ein paar Wochen rausgekommen und hat gehörig Damage auf dem Dancefloor gemacht. Da diese Saison aber vertagt ist, kannst du Rewind-Aufforderungen vor dem Spiegel lieben. Yeah. know this sweet love, that free love, that cheap love that we does. While we up on these drugs that we done, head spinning one like we got wheels on. While garments come rapidly undone, it takes one to know one. You know the sweet love, that free love, that cheap love that we does. While we up on these drugs that we done, head spinning one like we got wheels on. While garments come rapidly undone, it takes one to know one. Cheap love that we got, that hot stuff that bubbles like Dutch pot, she's trouble. But so what, see double, we're so up, there's bubbles, we're thrown off, it takes one to know one. You know the sweet love, that free love, that cheap love that we got, that hot stuff that bubbles like Dutch pot, she's trouble. But so what, see double, we're so up, there's bubbles, we're thrown off, it takes one to know one. Kurz vor Schluss bleibt Ampere dein Fels in der Brandung. Wir steppen in den letzten Tune von dieser Episode und das ist zugleich ein von meinen Hidden Gems von dieser Show. Wir haben den Guy Mondon ins CH Artist Special, das täglich auf Virus läuft, können reinschleusen. Dort hat er uns mit einer 1A Selection an Videogame Sounds in Tiefen von verhassten Unterwasserlevels entführt. Wärmste Empfehlung, das Set auf der Virus-Webseite nachzuholen. Der Basler surft an den Rändern von Dancefloor-Tauglichkeit, Popmusik und Indie-Ästhetik. Im Rücken hat er das Label und Artist-Management-Powerhouse Radikalis, wo erst vor kurzem sein Album GIFX auf einem USB-Stick released hat. Wir entlehnen euch also mit zuckersüssem Pop aus der 34. Folge von Ampere. Wir machen bis zur nächsten Episode die Augen zu und bleiben dank dem Track GIF06 Pool im Happy Place. Wie immer findest du alle Tunes von dieser Sendung in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Ein No-Brainer, wenn du auf Horizonterweiterungen aus der elektronischen Musik stehst. Viel Liebe geht raus und wenn wieder mal Corona-Koller angesagt ist, erinnerst du dich am besten dort an zurück, wo man sich noch unbeschwert hat können gehen, Horror schneiden lassen. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Thank you. fängst du mich nicht? Beim Kurtenbad, siehst du mich nicht? Beim Kurtenbad, küsst du mich nicht? Hey.